Den Anfang macht Alfred Grant Goodmans Balkan-Panorama. Drei Sätze, gespielt vom Münchner Rundfunkorchester im Juni 1967 im Studio 1 des Münchner Funkhauses, dirigiert von Werner Schmidt-Boelcke. Thank you. Das Münchner Rundfunkorchester unter Werner Schmidt-Bölke im Juni 1967 mit dem Balkanpanorama von Alfred Grant Goodman. Drei weitere Aufnahmen mit dem Münchner Rundfunkorchester haben wir für Sie in der heutigen Ausgabe Concerto Bavarese hier auf Bayern 2. Als nächstes das Konzert für Blechbläserquintett und Orchester in F-Dur von Heinz Störle. Am Pult Werner Andreas Albert im November 1983. Thank you.

Musik von Heinz Störle, das war sein Konzert für Blechbläserquintett und Orchester in F-Dur. Drei Sätze gespielt im November 1983 in einer BR-Studioproduktion mit dem Münchner Rundfunkorchester unter Werner Andreas Albert. Und das Bläserquintett bestand aus Richard Stewart und Konradin Groth Trompeten, Engelbert Schmid Horn, Michael Stöhr Posaune und Hans-Joachim Sordel Tuba. Hermann Zilcher ist der nächste Komponist. Die kommenden knapp 20 Minuten sind reserviert für seinen sinfonischen Zyklus für Bariton und Orchester Hölderlin. Die Texte stammen natürlich von Friedrich Hölderlin und die 8 Lieder sind überschrieben an die jungen Dichter: Da ich ein Knabe war, Lebenslauf, Der gute Glaube, Sonnenuntergang, Abendfantasie, Der Tod und das Ende. Es singt Jörg Wilsing, Jan Kuzier dirigiert das Münchner Rundfunkorchester, eine Aufnahme vom Januar 1975. Lieben Brüder, es reift unsere Kunst vielleicht da, dem Jüngling gleich lange sie schon gegelt, bald zur Stille der Schönheit. Seid nur fromm, seid nur fromm, wie der Grieche war. Liebt die Götter und denkt freundlich der Sterblichen, hasst den Rausch wie den Frost, lehrt und beschreibet nicht, wenn der Meister euch ängstigt, fragt die große Natur um Rat, fragt die große Natur um Rat, fragt die Natur um Rat. Da ich ein Knabe war, rettet ein Gott mich oft vom Geschrei und der Rute der Menschen. Da spielt ich sicher und gut mit den Blumen des Hains und die Lüftchen des Himmels spielten mit mir. Und wie du das Herz der Pflanzen erfreuest, wenn sie entgegen dir die zarten Arme strecken, so hast du mein Herz erfreut, Vater Helios. Und wie Endymion war ich dein Liebe, werde ich Größeres wolltest doch du, aber die Liebe zwingt all uns nieder. Das Leid neiget gewaltiger und es kehrt umsonst nicht unser Bogen. Woher dir kommt, aufwärts oder hinab, wehet in heiliger Nacht, wo die stumme Natur bildende Tage sind, wie die nüchternen Ortes nicht ein liebender Atem auf. Dieser fuhr ich, wenn ich sterblichen Meister gleich, war dir himmlischen, ihr alles Erhaltenden, dass ich müsste mit Vorsicht mich des ebenen Pfads gefühlt. Alles Briefe der Mensch sagen die Himmlischen, dass kräftig genährt danken für alles Lärm und verstehe die Freiheit aufzubrechen, Leben, du liegst krank und das Herz ist mir müd vom Weinen und schon dämmert die Furcht in mir. Doch kann ich nicht glauben, dass du sterbst. Thank you. es tönen rings die Wälder und Hügel nach. Doch fern ist er, zu fernen Feldern, die ihn auch irren, in seiner Hütte ruhig im Schatten sitzt der Pfleger, dem genügsamen Rauch sein Hirt. Gastfreundlich tönt dem Wanderer im friedlichen Dorfe die Abendglocke. Wohl kehren jetzt die Schiffer zum Städten fröhlich verrauscht des Markts Geschäft Lärm. In stiller Laube glänzt das gesellige Mahl den Freunden. Wohin denn ich, es leben die Sterblichen von Lohn und Arbeit, wechseln in Mühe, drum ist alles freudig. War uns lebt denn nimmer nur mir in der Brust der Stache. Am Abend nimmer nur ein Der Hölderlin-Zyklus Opus 28 von Hermann Zilcher mit dem Bariton Jörn Wilsing und dem Münchner Rundfunkorchester unter Jan Kuzier im Januar 1975. Als nächstes hören Sie die Konzertante Symphonie Opus 52 für Blechbläserquintett und Streichorchester, komponiert von Herbert Blendinger. Der erste Satz Allegro Moderato. Und der zweite Satz ist eine Meditation über ein Beethoven-Thema. Hören Sie Munich Brass und das Münchner Rundfunkorchester unter Jan Stühlen 1991. Thank you.

Herbert Blendingers Konzertante Symphonie Opus 52 für Blechbläserquintett und Streichorchester. Hier mit Munich Brass und dem Münchner Rundfunkorchester, dirigiert von Jens Dühlen im Januar 1991. Wir kommen zur letzten Aufnahme der heutigen Ausgabe von Concerto Bavarese auf Bayern 2 und hören die Sinfonia Sirena für Streichorchester Opus 33, komponiert von Hans Melchior Bruck. Vier Sätze mit Bavarian Strings unter Klaus Kaufmann. Thank you. Musik von Hans Melchior Bruck, das war seine Sinfonia Sedena für Streichorchester Opus 33. Klaus Kaufmann dirigierte die Bavarian Strings im November 1988.